Brief an einen deutschen Universitätsstudenten. Ich habe meinen letzten Brief mit der Erklärung der Therapie beendet, die den Heilungsprozess für das ganze Volk und damit für die Wirtschaft einleiten würde, was einer gesunden fiskalischen Situation in Deutschland und der inneren Lage des Staates zugute käme. Das heißt nicht, dass dann das deutsche Volk oder wir, die nächste Generation wie Sie und ich, insgesamt das als nützlich betrachten sollten, was in der Vergangenheit einmal von der Partei, dem Staat, der Führung bewirkt wurde. Wir müssen immer wachsam und kritisch sein und bleiben. Andererseits sollten wir aber auch das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, wie es in unserer deutschen Geschichte so oft der Fall gewesen ist. Warum sollten wir alles im Zusammenhang mit dem Dritten Reich als misstrauisch ansehen oder gar pauschal ablehnen, nur weil dieser Staat und dieses Regime einen Krieg verlor, in dessen Verlauf Deutschland einer ungeheuren Übermacht gegenüberstand? Man sollte vom Dritten Reich manches lernen. Es gab viel Nützliches wie die Volksgemeinschaft. Gemeinnutz geht vor Eigennutz, dienen, nicht verdienen und so weiter. Der Sieg dieser Übermacht war auf dem Schlachtfeld unbestreitbar, nicht aber in den Herzen der Mehrheit unseres Volkes. Der wirkliche Krieg, die Schlacht um den Geist und die Seele Deutschlands, wurde erst viel später und nur sehr allmählich verloren, durch erzwungene Umerziehung und Gehirnwäsche, durch Fälschung und Manipulation unserer Geschichte, wie sie seit 1945 die militärischen Sieger und ihre Marionetten unablässig betrieben und damit erst den gegenwärtigen beschämenden Zustand zustande brachten. Die Nürnberger Gerichtsskandale und Justizmorde waren nur der Anfang des Weges, der das deutsche Volk in die geistige Umsteuerung und allgemeine seelische und politische Krankheit führte, gefolgt von einem selbst auferlegten Verzicht auf Macht. Ich spreche von der Umerziehung, geboren und entwickelt in Denkfabriken der USA, feinsinnig angewandt von den Manipulierern des Bewusstseins wie Adorno, Marcuse, Morgenthau, Ehrenburg und so den Deutschen im Osten und Westen auf ähnliche Weise seit 1945 aufgepropft, wie man Zweige eines Holzapfels auf einen gesunden Apfelbaum mit erstklassigen Früchten pfropft und ihn so zurückverwandelt in den Zustand, als er einst nur saure Holzäpfel trug. Es ist das Gegenteil einer gezielten Veredelung, der Rückkehr, nein, der Aufpfropfung des Minderwertigen, um das Edle zu zerstören. Umerziehung bestand aus erzwungenem Vergessen und erzwungener Verbiegung des Bewusstseins. Sie verursachte eine Rückkehr zu dem Chaos, das vor dem Erscheinen Hitlers bestand. Diese Umerziehung, die äußerst schädlich für das Bewusstsein der Volksgemeinschaft als des tragenden nationalen Gedankens war, wurde nun wie Gift auf dem Weg über die Institutionen der neuen geheimen Manipulatoren, die sich in dem deutschen Vasallenstaat eingenistet hatten, jene Augsteins, Remsmars und so weiter, brutal in Herz und Geist der Deutschen hineingeträufelt und wirkte ähnlich dem tödlichen Curare. Alliierte Kriegsverbrechertribunale zusammen mit Besatzungsstatuten durch die militärische Besatzungshierarchie im Verein mit neuen Gesetzen und Vorschriften taten das Übrige, um die giftige Infusionsnadel in den Venen der Deutschen festzuhalten. Wir sind nun bereits 60 Jahre an diesen geistig tödlichen Tropf angeschlossen. Mittlerweile sind es 75. Es scheint, als ob das Gift seine Arbeit beinahe getan hat. Die kollektive deutsche Nation scheint durch die Vernebelung und Lügen des Feindes völlig verwirrt und fast vollständig infiziert zu sein. Deutschland und Europa begehen Selbstmord durch den Wahn und die Fata Morgana der Multikultur. Dieser Plan hat zum Ziel, Deutschland durch die Gene und das Blut fremder Völker und Rassen zu verändern und es zugrunde zu richten. Diese Politik ist darauf angelegt, den nationalen deutschen Charakter für immer auszulöschen. Im Ergebnis ist es die Anwendung des Morgenthau-Plans mit anderen Mitteln. Hutens Plan sah das vor und war somit schon damals das Ziel. Ganz sicher bleibt es heute der Plan von Deutschlands Verderbern. Sie rächen sich an uns, weil wir damals ihren teuflischen Plan und ihre Arbeit der Völkerzerstörung durchschauten und öffentlich bekannt machten. Die wahren Feinde Deutschlands sind diejenigen, die erfüllt sind mit alttestamentarischem Hass gegen uns. Nicht die verdummten GIs aus den Ghettos von Harlem, Brooklyn, Chicago, Detroit oder den Slums von Los Angeles und San Diego. Die sind selbst Opfer dieser Kreise, die Amerikas Besatzungsstreitkräfte in Deutschland und im Irak stellen und die, wie viele voraussagen, Amerika bald in ihren eigenen amerikanischen Städten bedrohen werden. Diese tatsächlichen oder denkbaren Rebellen der Zukunft bestehen aus meist farbigen jungen Männern und Frauen, die in der freien Wirtschaft der USA keine Beschäftigung finden konnten, weil es für sie keine beruflichen Möglichkeiten in der hochentwickelten Wirtschaft Amerikas gab. Bis dann irgendein Richter, Sozialarbeiter oder Rekrutierungsoffizier ihnen nahelegte, es sei doch so cool, zur US Army zu gehen. Dort würden sie sich 10 bis 15 Jahre damit vergnügen, die Welt zu sehen und das ihre zur neuen Weltordnung beizutragen. Das sei doch besser, als in den USA im Gefängnis zu sitzen. Sie genießen dann freie medizinische und zahnärztliche Behandlung, bekommen Essen und Trinken gratis, ein vom Staat bezahltes Dach über den Kopf und, das Größte, eine richtig schicke Uniform. Diese garantiert ihnen die Achtung, auf die sie aus sind, die sie in ihrem bescheidenen Leben in den Armutswinkeln und Slums Amerikas nie genossen haben. Das ist die Wirklichkeit. Natürlich nicht die Hollywood-Version des neuen Amerika. Das sind unsere Besatzungstruppen im Kosovo, in Irak und Afghanistan. Im Grunde Leute, die uns leid tun sollten, die von der amerikanischen Elite ungeprüften Impfungen unterzogen werden, die mysteriöse Erkrankungen bei Hunderttausenden von GIs zur Folge haben. Legionärskrankheit, Golfkriegssyndrom und eine Menge andere, die dazu führen, dass sehr viele dieser Soldaten durch Siechtum ein qualvoller Tod in Hospitälern für US-Kriegsveteranen erwartet. Tod in der Anstalt fernab der Familie. Auch dies ist eine Form von Völkermord, unwürdig eines moralischen Staates. Die wahren Folterer und Machthaber sitzen in New York, Washington, London und Tel Aviv. Und auch in Bonn und Berlin, von denen viele fließend Deutsch sprechen. Das geschieht, wenn innerlich dem Staat feindlich gesinnten Elementen erlaubt wird, ein Land zu regieren und die Zügel zu führen, wie es in Amerika seit dem Ersten Weltkrieg zunehmend geschehen ist. Im Zweiten Weltkrieg war es im Sowjetstaat nicht anders. An der Ostfront trieben Kommissare, weiße und asiatische Russen gegen die deutschen Maschinengewehrstellungen, wo sie millionenfach in den Schneewüsten und Steppen Russlands zugrunde gingen. Es war kalkulierter Massenmord an Russen, begangen von ihren jüdischen Kommissaren, um das Überleben des jüdischen Bolschewismus zu sichern. Jetzt ist Amerika im Begriff, die Rolle der Sowjetunion zu übernehmen. Die Russen haben sich von dem in den beiden Weltkriegen und durch Stalins Gulag-System verursachten schweren Schaden an ihrer Erbmasse nie wieder erholt. Unsere russischen Brüder im Osten haben so schreckliche Verluste an Menschen erlitten, die alle in der Blüte ihres Lebens, im Fortpflanzungsalter, standen, dass es Generationen zu einer natürlichen Erholung brauchen wird, wenn wir nicht den politischen Mut aufbringen können, auf breiter Basis eine selektive Zuchtwahl einzuführen. Ich sehe keine politische Bewegung, keinen Führer am Horizont, der das vorzuschlagen, noch weniger zum Gesetz zu machen wagt. Nirgendwo. Außer in den orthodoxen Sekten in Israel mit ihren 10 bis 12 Kinderfamilien. Das Gleiche wie in Russland spielt sich in Frankreich und Deutschland ab, wo noch keine Erholung von den Materialschlachten des Ersten Weltkriegs, geschweige denn des Zweiten Weltkrieges, erreicht ist. Deshalb verfällt der Osten wie der Westen Europas zu Vasallenstaaten, bevölkert mit Eunuchen. Jean-Jacques Servan Schreiber schrieb Ende der 60er Jahre eine wichtige Dokumentarserie in Paris Match, einem angesehenen französischen illustrierten Magazin, über den Zweiten Weltkrieg und seine Folgen für Europa. Hier sind seine Worte. Wenn man nach den Gründen für die Unterwürfigkeit und den Niedergang von Europas Unabhängigkeit Ausschau hält, braucht man nicht weiter zu gehen als zu den Schlachtfeldern von Verdun und Stalingrad. Und was für Frankreich und Russland stimmt, trifft auch auf Deutschland zu. Das bedeutet, denkende Europäer vieler europäischer Volkszugehörigkeiten, auch frühere Feinde, haben seither längst erkannt, welches die Ursache für Europas Siechtum ist. Eine Tatsache, die viele deutsche Patrioten schon in der Zeit der Weimarer Republik verstanden haben. Diese Erkenntnis hat in der jüngsten Geschichte die Front National in Frankreich und die British National Party in England entstehen lassen und einen Pat Buchanan in Amerika bekannt gemacht, die alle versuchen, diesen vernichtenden Niedergang der westlichen Welt zu bekämpfen. Ein ganzheitlicher Heilungsprozess und insbesondere in den betroffenen Ländern das Erscheinen eines nationalen Erneuerers, eines nationalen Retters, all dies ist noch immer vollkommen ungewiss. Vielleicht ist Putin einer von den Erhofften. Eines ist absolut sicher. Solange die deutsche Vasallenregierung und ihre Organe noch an der Macht sind, werden sie jede Bewegung eines nationalsozialistisch ähnlichen Heilungs- und Besserungsprozesses schon beim geringsten Verdacht ersticken, noch bevor diese auch nur den Kopf erheben kann. Das heißt, dass wir niemals wieder die Bahn des Nationalsozialismus verfolgen können. Die Geschichte wiederholt sich nicht. Unsere Feinde liegen dort in Wartestellung. Der Erfolg des Nationalsozialismus hat sie das Gruseln gelehrt. Deshalb schmachten Tausende in Gefängnissen, die auch nur am Rande solchen Gedanken nachhingen. Diese Methoden sind schon erprobt und äußerst erfolgreich gegen uns eingesetzt worden. Da jeder Versuch, mag er noch so tastend sein, etwas Neues aufzubauen, das auch nur vage an alte Gedankengänge erinnert, zerschlagen wird. Es gilt für unsere Gegner, wehret den Anfängen. Die Tatsache, dass Deutschland keinen Le Pen, keinen Pat Buchanan hervorgebracht hat, wirft ein Licht auf unser Problem und zwingt uns zu erkennen, dass wir, durch unsere Geschichte bedingt, gezwungen sind, einen anderen Weg zu finden, eine neue Methode, unser Volk zu heilen und seine körperliche und seelische Gesundheit wiederherzustellen. Ob wir uns das wünschen oder ob wir es verstehen, ist für die Natur vollkommen unerheblich. Für uns ist es eine Frage, friss oder stirb. Im heutigen Kontext könnte man sagen, überdenke alles, wenn du überleben willst. Im fernen Kanada bin ich jahrzehntelang mit dem Kopf durch die Wand gerannt und habe versucht herauszubekommen, wo wir den Hebel am wirksamsten ansetzen könnten. In den 60er und 70er Jahren glaubte ich, dass der historische Revisionismus als Keil für diesen Zweck genutzt werden könne und konzentrierte mich darauf mit viel Hingabe und unter vielen Opfern. Meine Prozesse bezeugen das. Ich glaubte, wenn wir die Grundlüge der alliierten Umerziehungspolitik zum Einsturz bringen könnten, das heißt den Schwindel um die Gaskammern und den Völkermord an den Juden, dass dann der Weg zur Normalisierung in Deutschland, vielleicht sogar weltweit, offen sein werde. Nach einem anfänglichen, teilweisen Erfolg fanden ich und meine Freunde auf der ganzen Welt uns hoffnungslos in der Falle eines juristischen Minenfeldes und einem Hagel von charaktermörderischen Geschossen unserer Feinde ausgesetzt. Trotz übermenschlicher Anstrengungen und in manchen Fällen praktisch selbstmörderischen Einsatzes Einzelner von uns, wie Valendi, Forisson, Irving, ich selbst, waren wir nicht in der Lage, der Niederlage unserer Feinde durch Frontalangriff auch nur einen Schritt näher zu kommen. Mit wiederholten Anklagen vor Gericht und dem darauf folgenden Ausbluten unserer Energien und Mittel hatten sie uns in die Enge getrieben und aufgerieben. So manche fielen aus, traten ab. Der Angriff blieb stecken, wie einst vor Stalingrad. Ich kam zu der Einsicht, unsere Taktik müsse geändert werden, nach dem Sieg vor dem höchsten Gericht am 27. August 1992 in Ottawa, der mir eine gewisse Atempause zum Überdenken erlaubte und Ruhe vor der feindlichen Verfolgung verschaffte. Nach 9 Jahren kostspieliger Rechtskämpfe sagte das höchste Gericht Kanada dieses. Abschnitt 2b der Charta schützt die Rechte einer Minderheit, ihre Meinung auszudrücken, so unbeliebt diese auch sein mag. Der Inhalt der Mitteilung tut nichts zur Sache. Der Zweck der Garantie ist es, freie Äußerung zu gestatten mit dem Ziel, Wahrheit, politische und gesellschaftliche Mitwirkung und Selbstverwirklichung zu fördern. Der Zweck erstreckt sich auf den Schutz von Minderheitsmeinungen, welche die Mehrheit für irrig oder falsch erachtet. Zitat Ende. Nun dachte ich, Gelegenheit, Zeit und Geld zu haben, da ich nicht mehr die hohen Anwaltskosten aufbringen musste, die während des Kampfes zwischen 12.000 und 15.000 kanadischen Dollar je Woche schwankten. Furchtbare Summen. Ich war nun endlich in der Lage, dieses freigesetzte Geld in mein kleines Imperium für alternative Medieninformation zu leiten, kaufte eigene moderne Druckpressen und neue Kopiereinrichtungen für Audio und Video und richtete ein Radio- und Fernsehstudio ein. All das wurde sofort in Betrieb gesetzt. Alles wurde modernisiert. Wir dachten, der Kampf um die Meinungsfreiheit, wenigstens was mich betraf, sei zu Ende. Die Zensoren hätten verloren und die Zündelisten gewonnen. Der Staat schlug zurück und auch die jüdische Lobby. Ich wurde in Deutschland verurteilt und bekam eine hohe Geldstrafe. In ganz Europa wurden neue Haftbefehle, veranlasst durch Deutschland, gegen mich erlassen. Ich nahm das zur Kenntnis und blieb deshalb in Kanada, vermied die Verhaftung und konnte frei in Kanada weiterarbeiten. Dann wurde mein Haus und Hauptquartier fast bis zu den Grundmauern niedergebrannt. Es entstand ein 450.000 Dollar Schaden an Geräten, Maschinen, Kameras und Computer. Meine 5.000 Bände starke Bibliothek ging verloren, 30 Jahre an Aufzeichnungen und Manuskripten ebenfalls. Meine Feinde hatten gehofft, ich würde in den Flammen umkommen. Das hat nicht sein sollen. Eine Woche später wurde eine Paketbombe durch die Post in die ausgebrannte Ruine meines Hauses angeliefert. Ich hatte eine Art undeutliche Vorahnung und öffnete das Paket nicht. So überlebte ich. Meine Kameraden und ich zogen uns zurück, gruppierten uns neu, konzentrierten uns auf den Wiederaufbau, rüsteten uns wieder mit neuester Technik aus, über Radio, Fernsehen, Satellitenprogramme, um dadurch fähig zu sein, dem Feind intellektuell das Wasser abzugraben, seine Lüge mit Wahrheiten zu beantworten. Auch da wurden wir bald Opfer eines gut organisierten feindlichen Planes, eines Feindes, der auf Staatsebene mit der Unterstützung von Geheimdiensten aller westlichen Länder operiert. Wir arbeiteten auf diese Art seit 1990, zunehmend in der ganzen Welt. Zum Beispiel handelte ich Sendeverträge mit Radio Moskau aus, fing danach an, von Königsberg aus über den alten dortigen Reichssender deutsche Programme auszustrahlen. Jelzins Außenministerium blockierte die Sendungen schon nach der zweiten Ausstrahlung. Als nächstes wurde ich angeklagt, in den Vereinigten Staaten eine Webseite zu betreiben, die Ingrid gehörte und die sie gestaltete und leitete. Sie bestätigte das in einer beeideten Erklärung. Sie flog sogar 1997 nach Kanada, um auszusagen. Das Human Rights Tribunal, das über mich zu Gericht saß, war nicht interessiert. Sie untersagten ihre Aussage am ersten Tag einer 5 Jahre währenden brutalen Anwendung von juristischem Sadismus durch den kanadischen Staat, wobei ich kontinuierlich durch verschiedene Gerichte und Tribunale geschleift wurde. Ich gab Hunderttausende von Dollars für Anwälte aus. Um mich dieser Ketten zu entledigen, die zu meinem persönlichen und beruflichen Stalingrad in Kanada geworden waren, ließ ich alles zurück, was ich in Jahrzehnten harter Arbeit aufgebaut hatte. Ähnlich dem, was die Reichsregierung im Zweiten Weltkrieg in Stalingrad tat, als zuerst Fachleute, Ingenieure und Techniker herausgezogen wurden. Wissen und Talent mussten erhalten werden. Maschinen, Ausrüstung, Gebäude konnte man ersetzen. Ich setzte mich erfolgreich ab und entzog mich dadurch für weitere 2,5 Jahre den Handschellen meiner Feinde. Zusammenfassend kann ich sagen, dass, genau wie einst in der Weimarer Republik, wir hier und da Teilerfolge hatten und in die feindlichen Lügen hineinstoßen konnten. Solange wir nur einen Teil dieser Mittel nutzen können, dürfte es möglich sein, dass unsere Aspirinpille, die Revision der Propaganda des Zweiten Weltkriegs, die Leiden unseres Volkes mindert. Jedoch, Revisionismus ist nicht eine Ideologie, noch weniger ein gesundheitsspendendes Heilmittel für die Welt. Revisionismus ist eine Methodologie, keine Weltanschauung. Gegenwärtig hauptsächlich eine Methode, gefälschte Geschichte zu prüfen und zu entlarven. Eine ganzheitliche Kur unserer Kulturkrankheit kann allein durch den Einsatz des Revisionismus nicht erreicht werden. Nicht einmal, wenn wir das Glück hätten, die Archive der ganzen Welt einsehen zu können, wenn sie uns über Nacht zugänglich gemacht würden, einschließlich der wichtigsten Geheimarchive in Israel, Russland, Amerika und England. Viele Jahre habe ich versucht, dieses Arbeitsprinzip für andere Bereiche menschlichen Wissens auszuarbeiten und das Studienfach zu erweitern, das heißt zur Medizin, Politik, Musik und Kunst hin. Die Arbeitsmethode des Revisionismus hat mir erlaubt, das Ziel innerhalb kürzerer Zeit zu erreichen, weil ich nicht durch verschiedene Um- und Irrwege vom Kurs abgebracht wurde. Der Zweck meines Umzugs nach Amerika war in der Hauptsache von der Absicht bestimmt, Ingrid zu heiraten, ein normales Leben zu führen und mir Zeit und Raum zu geben, meinem inneren Selbst gegenüberzutreten und meine zurückliegende Arbeit einer rigorosen, revisionistischen Selbstanalyse zu unterziehen. Im Rückblick bin ich sicher, dass die Überprüfung und Neubewertung meiner Gedanken sowie Arbeitsmethoden und Zielsetzungen nicht umsonst waren. Ingrid und ich lebten und arbeiteten in Harmonie. Ich war an ihrer Seite glücklich. Gemeinsam entwickelten wir ein vorausschauendes Programm, das unsere Freunde, die uns gelegentlich besuchten, in Erstaunen versetzte. Nichts hiervon entging der Aufmerksamkeit unserer Feinde. Ich befand mich am 5. Februar 2003, dem Tag meiner Verhaftung, mitten in dieser Entwicklung des neuen Anfangs, der Neuerrichtung und des Ersetzens. Und so sind wir mehr oder weniger an dem Punkt angekommen, wo Ihr Brief mich erreichte, im Gefängnis in Toronto. Der Brief, der Kritik an meinem Werk und meinem Einsatz enthält. Gerechtfertigte Kritik in Ihren eigenen Worten. Gerechtfertigt? So sprechen die Jugend und die Unerfahrenheit. In meinem Herzen bin ich vollkommen im inneren Frieden. Ich weiß, ich bin auf nutzbringende, heilende, aufbauende Weise für mein Volk, meine Heimat und für die Menschheit im weiten Sinne meines ganzen Lebens tätig gewesen. Jeder, der interessiert ist, kann sich überzeugen, was ich getan habe und sein Urteil auf das stützen, was herausgekommen ist. Es gibt in Kanada, Amerika und Deutschland tausende von Tonbändern und Videoaufnahmen, Radio- und Fernsehsendungen, hergestellt von Freund und Feind gleichermaßen, die von meiner Arbeit zeugen. Meine Gerichtsprozesse und Protokolle enthalten über 70.000 Seiten forensischen und dokumentarischen Beweismaterials über den Schwindel, den wir Holocaust nennen. Sie enthalten Zeugenberichte und Anhörungen durch Richter und Staatsanwälte und andere, die in zahlreichen Ländern stattgefunden haben, von denen die meisten der Öffentlichkeit zugänglich sind. Sie sind die Unterschrift unter der Geschichte meines Lebens. Ohne jegliche Anordnung eines Staates, ohne Befehl von oben, ohne Entschädigung von irgendjemandem in öffentlicher Funktion habe ich entsprechend dem Diktat meines Gewissens gehandelt und meiner inneren Richtschnur gehorcht. Zu allen Zeiten und mit allergrößter Sorgfalt war ich bestrebt, die Wahrheit über unser Volk, der Generation des Zweiten Weltkriegs zu erforschen und die Absicht der Reichsregierung sowie deren strategische Vorstellungen der damaligen Ära der Welt zu erklären. Ich wurde in diesem fernen Kontinent Fürsprecher und Verteidiger Deutschlands auf inneren Befehl hin. Würde ich es wieder tun? Ja, mit aller Entschiedenheit. Aber natürlich mit dem Wissen des Hinterher durch die gemachten Erfahrungen und das Alter. Ich könnte weniger heftig, etwas diplomatischer gewesen sein. Aber so sprechen Reife und Kampfmüdigkeit. Die Wirklichkeit ist so. Wir Deutschen haben es satt, herumgestoßen, verunglimpft, als Witzfiguren wie Colonel Klink in Hetzfilm Hollywoods porträtiert zu werden und manchmal als weit Schlimmeres. Wir sind Menschen mit Gefühlen. Wir haben Herz, Seele und Verstand. Ich lege etwas Information für Sie bei, aber Sie müssen Ihren eigenen Weg zur Wahrheit finden. Es wird manchmal schmerzlich sein, aber es wird Sie frei machen. Vergessen Sie nur eines nicht. Galilei hatte recht, Kolumbus auch. Die Mehrheit ist häufig im Unrecht. Die Majorität ist kein Garant für Qualität. Ob ich meine, es sei zu Ende mit mir? Überhaupt nicht. Nur mein physischer Tod würde das mehr oder weniger fertig bringen. Und wahrscheinlich nicht einmal dieser, denn meine Arbeit lebt. Alleine durch die Google Internet Search Engine dokumentiert in über 38.000 mir völlig unbekannten Webseiten auf dem Internet ein elektronisches Weiterleben. In anderen Worten, eine elektronische Form der Unsterblichkeit zu Lebzeiten. Hunderte von Millionen besuchten in den letzten 10 Jahren alleine die Zündelzeit. Milliarden stoßen auf mich in den anderen 38.000 Webseiten.